24. Kapitel. Obgleich der Stoß, den mein Onkel Toppi das Jahr nach der Schleifung von Dürnkirchen in seiner Affäre mit der Witwe Wettmann erlitt, ihn in dem Vorsatz bestärkt hatte, niemals wieder an das schöne Geschlecht noch an irgendetwas dazu gehörte, zu denken, so hatte doch Korporal Trim kein solches Bündnis mit sich selbst gemacht. In der Tat war bei meines Onkels Begebenheit ein unbegreiflicher Zusammenfluss von Umständen, die ihn verleiteten, diese schöne und starke Zitadelle zu belagern. In Trims Begebenheit war kein Zusammenfluss von irgendetwas in der Welt als von ihm und Brigitte in der Küche. Doch war, die Wahrheit zu sagen, die Liebe und Ehrerbietung, die er gegen seinen Herrn hegte, so groß und so gern ahmte er ihn in allem, was er tat, nach, dass hätte mein Onkel Toppi sein Genie und seine Zeit darauf verwendet, Spitzen zu klöppeln, ich bin versichert, der ehrliche Korporal wäre seinem Beispiel mit Vergnügen gefolgt. Wenn also mein Onkel Toppi sich bei der Herrschaft setzte, so nahm Trim flugs seinen Posten bei der Kammerjungfer. Nun, mein teurer Freund, kann es deiner Einsicht entwischen, dass so manche Komödienschmiede seitdem nach Onkel Tobbys und Trims Modell gepfuscht haben? Was geht's mich an, was Aristoteles oder Riccaboni sagen, der Unterschied zwischen einer einsitzigen Kariole und Madame Pompadours vis-à-vis ist nicht größer als zwischen einer einfachen Liebesgeschichte und einer so herrlich verdoppelten. Nach einer ganzen Kette von Angriffen hielt es mein ehrlicher Mann von Onkel Toppi für ratsam, seine Truppen zurückzuziehen und die Belagerung mit einigem Verdrusse aufzuheben. Korporal Trim, wie gesagt, hatte kein solches Bündnis weder mit sich selbst noch mit anderen gemacht, da ihm die Treue seines Herzens indessen nicht erlaubte, in einem Hause aus- und einzugehen, das sein Herr mit Widerwillen verlassen hatte, so begnügte er sich damit, dass er seinen Teil der Belagerung in eine Blockade verwandelte. Das ist, er hielt andere fern, denn ob er gleich hernach niemals nach dem Hause ging, ward er doch seiner Brigitte niemals im Dorfe ansichtig, oder er nickte ihr, lächelte ihr, winkte ihr zu oder sah sie freundlich an, oder je nachdem es die Gelegenheit gab, fasste sie bei der Hand oder fragte sie ganz verliebt, wie es ihr ginge, oder schenkte ihr ein Band. In dieser Lage befanden sich die Sachen 5 Jahre hindurch, als Trim nach seiner Gewohnheit, nachdem er meinen Onkel Toppi zu Bette gebracht hatte, an einem mondhellen Abend hinunterging, um zuzusehen, ob in seiner Fortifikation noch alles richtig zustünde, und auf der Wiese, die von dem Bosselplatze mit grünen Hecken abgesondert war, seine Brigitte ausspionierte. Da der Korporal glaubte, es sei in der ganzen Welt nicht so sehenswürdig als die herrlichen Werke, die er und mein Onkel Toppi miteinander gemacht hatten, so nahm er sie höflich und mutig bei der Hand und führte sie hinein. Dies geschah nicht so heimlich, dass es nicht die Fama so lange von Ohr zu Ohr herumgetragen hätte, bis es endlich wohl an meinen Vater gelangen musste, zugleich mit dem ungünstigen Umstande, dass meines Onkels hübsche Zugbrücke, die nach holländischer Manier gebaut und angemalt war und ganz über den Graben reichte, in eben der Nacht zerbrochen und, der Himmel weiß wie, in 1000 Stücke zersplittert worden. Mein Vater, wie Sie bemerkt haben, hatte eben nicht viel Hochachtung für meines Onkels Steckenpferd. Allein dies hier war ein Zufall, der seinem Herzen sanfter tat als alle, die ihm begegnet waren, und er wusste sich eine Freude damit zu machen, so oft er wollte. Schön, aber nun erzähl uns, lieber Toppi, pflegt er zu sagen, wie ging's denn mit der Brücke eigentlich zu? Wie kannst du mich nur so oft damit necken, pflegte mein Onkel Toppi zu antworten. Ich hab's dir wohl schon 20 Mal erzählt, Wort für Wort, wie ich's von Trim weiß. Nun, wie war's denn, Korporal, rief dann mein Vater und wendete sich an Trim. Es war ein Unglück, wenn's euer Gnaden verzeihen, Ich zeigte Brigitte unsere Fortifikationen und als ich zu nah an den Rand der Fosse kam, schlüpfte ich unglücklicherweise hinein. »Ei, hübsch, Trim«, rief dann mein Vater, wobei er schalkhaft lächelte und mit dem Kopfe nickte, ohne ihn zu unterbrechen. »Und da ich mit euer Gnaden Wohlnehmen die Brigitte fest in meinen Armen hielt, da zog ich sie so mit mir und da fiel sie so rücklings über an die Brücke. Und da Trim mit seinem Fuße«, rief mein Onkel Tobi und nahm ihm die Historie vom Maule weg, »in die Küvette geriet, da taumelte er auch gegen die Brücke. Es war ein großes Glück«, pflegte mein Onkel ihn zuzusetzen, »dass der arme Mensch kein Bein brach.« »Jawohl, jawohl, jawohl«, sagte mein Vater daraufhin, »ein Bein ist leicht gebrochen, Bruder, besonders bei solchen Fällen. Und also brach die Brücke, die mit eurer Gnadenerlaubnis nur dünn gemacht war, zwischen uns entzwei und ging in 1000 Stücke.« Zu anderen Zeiten aber, wenn mein Onkel Tobi so unglücklich war, sich nur ein einziges Wort von Kanonen, Bomben oder Petarden verlauten zu lassen, erschöpfte mein Vater die ganze Krambude seiner Beredsamkeit in einer Lobrede auf die Mauerböcke der Alten, erzählte dann meinem Onkel Tobi von der Katapulta der Syrer, welche auf ein Jahrhundert Schritte so ungeheuer große Steine warf, dass sie die stärksten Bollwerke von ihrem Grund wegschleuderte. Aber was will das alles sagen gegen die verheerende Maschinerie unseres Korporals Trim, pflegte er hinzuzusetzen. Glaube mir, Bruder Tobi, keine Brücke oder Bastei kannst gegen eine solche Artillerie aushalten. Mein Onkel Tobi versuchte es niemals, sich gegen den Spott mit etwas anderem zu wehren, als dass er aus seiner Tabakspfeife dampfte, wodurch er eines Abends eine so dicke Wolke machte, dass mein Vater, der ein wenig zur Schwindsucht geneigt war, darüber einen erschrecklichen Anfall von Husten bekam. Mein Onkel Tobi sprang auf, ohne der Schmerzen an seinem Latzbeine zu achten, und mit unendlichem Mitleiden stand er bei seines Bruders Stuhl, klopfte ihn mit einer Hand in den Rücken und hielt ihm mit der anderen den Kopf. Die herzlich liebevolle Art durchdrang mein Vater bis in sein innerstes Eingeweide. »Eher soll man mir das Gehirn mit einem Mauerbrecher ausstoßen«, sagte mein Vater bei sich selbst, »ehe ich dieser ehrlichen Seele wieder spotte.«